Kapitel 46. Man soll auf Gott vertrauen, wenn einen Worte verletzen. Erstens, wenn immer wieder dich gesprochen wird, vertraue auf Gott. Der Herr: Mein Sohn, stehe fest und vertraue auf mich. Was sind Worte anders als Worte? Sie fliegen durch die Luft, verletzen aber keinen Stein. Bist du schuldig, so denke daran, dich bereitwillig zu bessern. Bist du dir keines Fehlers bewusst, so sieh zu, dass du es um Gottes Willen gern erträgst. Es ist wenig genug, dass du nur bisweilen einige Worte zu ertragen hast, der du stärkere Schläge noch nicht auszuhalten vermagst. Zweitens. Deine Aufregung über die Worte der Menschen ist verletzte oder bedrohte Eigenliebe. Und warum greifen dich ganze Kleinigkeiten so sehr an? Doch wohl nur, weil der alte Mensch noch in dir lebt und weil du mehr als nötig auf die Mitwelt achtest. Da du fürchtest, verachtet zu werden, willst du wegen deiner Fehltritte keinen Tadel über dich ergehen lassen und verbirgst dich im Schattendunkel der Entschuldigungen. Doch prüfe dich einmal genauer und du wirst erkennen, dass die Welt noch in dir lebt und die törichte Sucht, den Menschen zu gefallen. Indem du dich zurückziehst, um für deine Fehler nicht erniedrigt und beschämt zu werden, wird offenbar, dass du weder wahrhaft demütig noch der Welt abgestorben bist, noch dass die Welt dir gekreuzigt ist. Aber höre auf mein Wort, und du wirst dich um 10.000 Menschenworte nicht kümmern. Siehe, wenn alles, was an Schlechtigkeit nur ersonnen werden kann, gegen dich ausgesagt würde, was würde es dir schaden, wenn du es gänzlich hingehen ließest und ihm nicht mehr Beachtung schenktest als etwa einem Strohhalm? Könnte dir das auch nur ein Haar ausreißen? Wer jedoch nicht innerlich ist, noch Gott vor Augen hat, kommt leicht durch ein Tadelwort aus der Fassung. Drittens. Fürchte die Kritik nicht, denn sie geschieht nicht ohne Gottes Zulassung. Wer aber auf mich vertraut und sich nicht auf sein eigenes Urteil versteifen will, wird keine Menschenfurcht kennen, denn ich bin der Richter. Ich kenne alle Geheimnisse. Ich weiß, wie die Sache verlief. Ich kenne den Täter und den Dulder. Von mir ging jenes Wort aus: Mit meiner Zulassung ist es gefallen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar würden. Lukas 2,35. Ich werde den Schuldigen und den Unschuldigen richten, zuvor aber wollte ich jeden im geheimen Gericht prüfen. Das Zeugnis der Menschen täuscht oft, mein Urteil hingegen ist wahr. Es bleibt bestehen und wird nicht umgestoßen. Es ist zumeist verborgen, nur wenigen enthüllt es sich im Einzelnen. Doch irrt es nie und kann nicht irre gehen, auch wenn es den Augen der Toren falsch erscheint. An mich also soll man sich wenden, wenn es um ein Urteil geht und sich nicht auf seine eigene Meinung verlassen. Der Gerechte wird nicht aus der Fassung geraten, was auch immer Gott über ihn kommen lässt. Sprüche 12,21. Selbst wenn ungerechterweise etwas gegen ihn vorgebracht würde, es kümmert ihn wenig. Allerdings wird er auch nicht nach Weltart frohlocken, wenn andere ihn mit guten Gründen verteidigen. Er bedenkt nämlich, dass ich Herz und Nieren durchforsche und dass ich nicht nach dem Ansehen und dem äußeren Schein urteile. Offenbarung 2,23, Johannes 7,24. Denn oft wird in meinen Augen als schuldhaft erfunden, was nach dem Urteil der Menschen für lobenswert gehalten wird. Viertens. Gebet um die Kraft, menschliche Kritik ertragen zu können. Der Knecht: Herr, Gott, gerechter, starker, geduldiger Richter, Psalm 7,12. Du kennst die Hinfälligkeit und Bosheit der Menschen. Sei meine Kraft, meine ganze Zuversicht, denn das Zeugnis meines Gewissens genügt mir nicht. Du weißt, was ich nicht weiß. Deshalb hätte ich mich bei jedem Tadel demütigen und gelassen ausharren sollen. Verzeih mir gnädig, so oft ich anders gehandelt habe, und schenke mir wieder die Gnade größerer Geduld. Es ist besser für mich, deine reiche Barmherzigkeit anzurufen, um Nachsicht zu finden, als meine vermeintliche Gerechtigkeit, um mein Gewissen zu rechtfertigen, das mir selbst ein Geheimnis ist. Wenn ich mir auch gar keiner Schuld bewusst bin, so kann ich mich damit doch nicht rechtfertigen. 1. Korinther 4,4. Denn ohne deine Barmherzigkeit wird kein Lebender in deinen Augen gerecht erfunden. Psalm 143,2.